Adelbuch, Heide, Angreif, Passau und dann Kiel. Und St. Thurn mit Windstärke 10. Heide, Angreif, Passau und dann Kiel. Korinther ist kein Land zu sehen. Für uns hat das Wasser auf Balken. Mein Schiff ist der Insel für sie. Wir halten Kurs ab vor den Winden, bei Sonnenschein und Sternenlicht. Der Bug schneidet sich durch die Wellen, über die Regen peitscht die Wisch. Sturm drückt unter Boot nach Backbord, doch ein Seemann fürchtet sich nicht. Eine Hand reicht Wasser unterm Kiel. Wir sind wieder mal auf großer Fahrt, mit dem Meer in ein Rendezvous. Eine Hand reicht Wasser unterm Kiel, unser Sturm mit Windstärke 10. Eine Hand reicht Wasser unterm Kiel, doch immer ist kein Land zu sehen. Das Herz schlägt immer noch für Glückstadt, darum kommen wir gern zurück. Die Zeit auf See wir nie vergessen, zu Hause ist das wahre Glück. Gibt es am Land auch viel zu sehen, bleibt die Erinnerung ans Meer. Und richten wir wieder den Anker, fällt der Abschied hier nach Schwer. Eine Hand reicht Wasser unterm Kiel, wünscht nicht die Glückschläge der Kuh. Wir sind wieder mal auf großer Fahrt, mit dem Meer in ein Rendezvous. Eine Hand reicht Wasser unterm Kiel, uns treibt so mit Windstärke 10. Eine Hand reicht Wasser unterm Kiel, doch immer ist kein Land.